Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 556. Qualität statt Quantität. Ja, die Meldungen diese Woche waren rar gesät, aber sie waren sehr, sehr interessant. Ja, wie gesagt, viel ist nicht passiert. Ja, deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher über die Länge des Uncasts diese Woche. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall waren die Themen oder die neuen Sachen, die gezeigt wurden und aufgetaucht sind, doch sehr, sehr interessant. Auch von Google ist wieder was Neues aufgetaucht. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Allerdings im negativen Sinne leider. Aber erstaunlich positiv die Nachrichten auch diese Woche. Ja, zum Beispiel, dass Oppo jetzt die Top-Smartphone-Marke in China geworden ist. So ist es. Mit 21% haben die das geschafft, was eigentlich kaum vorstellbar war vor kurzer Zeit. Nämlich, die sind an Huawei vorbeigezogen bei Smartphones, wohlgemerkt. Ja, also hat da auf jeden Fall Oppo sehr stark zugelegt. Ja. Dennoch muss man sagen, hat es nicht etwa damit zu tun, dass jetzt Huawei in China irgendwie Marktanteile oder Markt verliert. Marktanteile verlieren sie schon, aber die haben sogar noch ihre Zahlen ausgebaut. Nur, dass Oppo eben hier stärker war. Ja, als Huawei, und zwar deutlich stärker und auch stärker als die anderen. Ja. Groß sind Unterschiede zwar nicht. Ja. Huawei, Apple und Xiaomi haben 16% Marktanteil, ja, während Vivo jetzt 20% hat. Also es ist nicht ganz so extrem. Ja. Oppo hat 21%, so gefolgt von Vivo mit 20%, Huawei, Apple und Xiaomi mit jeweils 16%. So rum, ja, ist es. Und damit sieht man, der Markt ist zwar noch offen, ja, aber es zeichnet sich schon was ab. Vivo ist ja auch eine sehr, sehr starke Marke in China. Aber ich denke, für den internationalen Markt ist Oppo eventuell interessanter, weil sie doch mehr auf dem internationalen nationalen Markt mittlerweile zu bieten haben. Erstaunlich. Von daher, ja, yep. Gut. Aber es ist schon so ein kleiner Wendepunkt, finde ich auch. Das muss man ganz klar sagen. Huawei auch in China jetzt nicht mehr die führende Smartphone-Marke, und das ist eigentlich schon ein Riesending. Die Verkaufszahlen beziehungsweise die Vorverkäufe vom Ulefone Note 11P sind jetzt auch gestartet, und das sagt immer, Moment, Ulefone Note 11P? Davon habe ich noch nichts gehört. Ja, genau. Ein sehr interessantes Gerät, das zwar prozessormäßig in den Midrange-Bereich zählt, aber es macht eins klar, dass auch in diesem Midrange-Bereich mittlerweile bei vernünftigen Firmen die Grenze 8 GB LPDDR4 RAM und 128 GB Storage Standard ist. Nämlich genau diese Ausstattung bietet dieses Gerät. Auch ein Micro-SD-Karten-Slot ist vorhanden. Bis zu 1 Terabyte Speicher kann man da noch hinzufügen, und damit kann man natürlich einiges anfangen mit zum Beispiel Fotos, Videoaufnahmen, die man mit der 48-Megapixel-Hauptkamera aufnehmen kann. Ein Ultraweitwinkel-Sensor ist eingebaut, eine Makro-Kamera und eine sogenannte Sub-Kamera, was immer das auch bedeutet, und auch eine 8-Megapixel-Selfie. Kamera, das Ganze mit einem 6,55 Zoll Bildschirm und einer 4400 mAh Akku bestückt. Ja, ich sage immer die Akku, ne, weil die Batterie, im Englischen ist es nun mal Batterie. Ja, ist übrigens auch ganz okay, ja, Akku, Batterie, ja, Batterie ist eine Batterie. Ganz einfach. damit spielt Julephone auch in anderen Bereichen eine Rolle, nämlich dort, wo eben kein Rugged Phone, also Julephone ist ja bekannt für diese Outdoor-Phones, ja, das sind die eigentlich unschlagbar preis-leistungsmäßig, ja, aber jetzt kommen die auch in den normalen Consumer-Bereich rein. Und jetzt musst du euch mal vorstellen, ich habe euch das eben vorgelesen, was für Daten dieses Gerät hat. Übrigens ein Helio P60 Prozessor, ja, deswegen sage ich auch gleich, ne, Midrange. Ja, also definitiv Midrange. Dennoch, mit diesen Daten, was schätzt ihr, was das kostet? $139. Ihr habt richtig gehört, $139. So langsam zeichnet sich da was ab. Ja. Ich finde das ausgesprochen bemerkenswert und natürlich kommt auch das hier auf meine Liste. Ja. Und ich gehe fast davon aus, dass ich hier beim nächsten Wechsel, der ja dieses Jahr bevorsteht, möglicherweise auf zwei Geräte switche. Ja, ein günstiges und ein Hauptgerät. Ja. Das hat mehrere Gründe, die erläutere ich mal. Oder ich kann es eigentlich hier, haben nicht so viele Themen heute, kann ich es ja auch mal hier erläutern jetzt gleich, warum alles verschieben auf die lange Bank und dann vergessen. zum Beispiel ein günstiges Gerät habe ich mir überlegt für die für solche Dienste wie zum Beispiel Google Pay, ja, oder PayPal etc., die Dienste, die eben nicht zu machen sind, falls ich ein anderes, ein Hauptgerät hole, das ohne Google-Dienste auskommt. Und das habe ich ja eigentlich auch vor. Ja, zwar ist da jetzt die Auswahl mittlerweile sehr gering. Ein Huawei-Smartphone halte ich für unwahrscheinlich, dass ich mir das holen werde. Nicht nur, also nicht, überhaupt nicht wegen dem fehlenden Google Services, das ist eher ein großer Pluspunkt für mich, ja, denn ich will keine Google Services mehr haben bei meinem Hauptphone. Nur die Preise sind einfach jenseits von Gut und Böse und auch wenn ich da Verständnis dafür habe, dass man jetzt natürlich keine Preishämmer da raushaut, ja, weil man ja gar keine Teile hat zum Liefern. Aber zum Bauen und Liefern, aber damit kann ich nichts anfangen. Also ich würde mir kein Gerät holen, das so teuer ist, das halte ich für mittlerweile für unmoralisch, ja, und auch, und ich finde auch, die Firmen sollten dafür abgestraft werden, denn im technischen Bereich muss das nicht sein. Da wird es jedes Jahr günstiger und nicht teurer. Und wenn Firmen denken, sie können die Preise künstlich hochsetzen, dann können sie das gern machen. Aber nicht mit mir. Ja, und deswegen natürlich auch, hier kommt es nicht in Frage. Ja, also das ist jenseits von Gut und Böse, da braucht man sich gar nicht weiter darüber auszulassen. Nö. Und allerdings schaue ich immer mehr auf mögliche Alternativen aus dem Linux-Bereich beispielsweise. Ja. Ich schaue mir Pinephone mittlerweile sehr stark an, wobei und auch die Geräte, die eben mit anderen alternativen Systemen laufen, wobei ich da sagen muss, die sind natürlich noch jenseits von Gut und Böse, was die technischen Möglichkeiten betrifft. Von daher kaufen wir kein Gerät von vorgestern, nur um alternatives Betriebssystem zu nutzen. Ja, ich weiß gar nicht, was in diese Entwicklungsleute hineingefahren ist. Keine Ahnung, aber das kann man sich ja schönreden, wie man will. Ja, letztes hatte ich gerade einen kleinen Diskurs wegen, von wegen, dass die Welt unbedingt, ja, verzweifelt einen Rückschritt braucht in Ressourcenverbrauch, und da muss ich, oder degrowth, ne, also das Wachstum muss umgekehrt werden, habe ich auch gedacht, ja, genau, richtig, das ist ja eine rosige Aussicht für die Zukunft, ja, Technik zu mindern, die dringend gebraucht wird, um das Leben mit 7 Milliarden Menschen auf diesem Erdball überhaupt noch zu ermöglichen. Das ist keine gute Idee, ja. Und langfristig sowieso nicht, denn langfristig muss die Technik sich so schnell und so rasant entwickeln, dass wir schon, sagen wir mal, in den nächsten 200 Jahren den Planeten endgültig verlassen können. Ja, weil wenn wir das nicht können, dann ist die Menschheit ja im Untergang geweiht, das steht fest. Aber das ist, glaube ich, wirklich zu ausführlich, aber vom Ressourcenverbrauch her, da nützt auch nichts, wenn man weiter die Ressourcen einschränkt. Ich meine, das nützt schon was, dann können wir nämlich die Zeitspanne verlängern, die Menschen Zeit haben, bis sie den Planeten verlassen müssen. Aber dass sie den Planeten verlassen müssen, das steht fest. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, denn endliche Ressourcen bedeutet endliche Zeit auf diesem Planeten. Ende. So, und wir haben momentan noch nicht mal ansatzweise die technischen Möglichkeiten, überhaupt andere Welten zu erreichen, geschweige denn diese sogar bewohnbar zu machen. Ja, und das muss ziemlich schnell, also in einer unglaublich schnellen Zeit muss das erreicht werden. Und dazu gehört eben auch die technische Entwicklung, die sich eben dahin äußert, dass man eben auch die profanste Technik so weit weiter treibt, dass das Verständnis für die nächsten Generationen eben immer weiter ausgeprägt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob das schon überall angekommen ist, aber das mit dem, was man aufwächst, ist normal. Wenn man also sich weiterentwickelt, heißt es, man muss bessere, andere, weitere Sachen entwickeln, wie die, die man hat. Wenn man aber schon aufwächst mit einem niedrigen technischen Standard, ja, dann ist der hohe technische Standard bereits vorhanden. Ja. Also das ist keine Lösung. Das ist so, wie wenn man trainiert, ja, so und immer kurz bevor man das Maximum von seiner Leistung erreicht, hört man dann auf mit dem Training. Dann wird man sich niemals verbessern, sondern man muss bis an die Grenzen gehen, ja, immer und immer und immer wieder, und dann kann man auch seine Grenzen erweitern. Ja. So muss man das auch im technischen Bereich sehen. Und deswegen finde ich es immer ganz schlimm, wenn ich hier sehe oder lese, naja, Smartphones sind ja eigentlich nichts für Kinder. Das sollte, also Kinder und Jugendliche sollten überhaupt keine Smartphones haben. Smartphones erst ab 18. Ja, genau. So zieht man dann eine Generation von Technik-Legasthenikern heran. Ja, die auch sicherstellen, dass es keine technische Weiterentwicklung mehr in den nächsten Generationen geben wird. Ja. Zum Glück sind da nicht alle Nationen so, und von diesen Nationen wird es dann halt auch ausgehen, nur die Problematik ist bei solchen Mammutaufgaben eben, die in 100, 200 Jahren eben zum Tragen kommen, da werden heute die Weichen gestellt, und das ist eine Aufgabe für die ganze Welt. Und nicht nur für eine Nation, das kann man gar nicht wuppen als eine Nation. Ja. So ist das. Aber gut, ja, so fängt es halt an. Und deswegen finde ich das immer wieder traurig, wenn solche technischen Entwicklungen so stark gehemmt werden wegen irgendwas, entweder wegen diesen Allmachtsfantasien von irgendwelchen anderen Nationen, ja, oder aber auch eben von, Entwicklern, die meinen, die Technik von vorgestern ist gut genug für die Entwicklung von der Open-Source-Software. Das ist ziemlich traurig. Ja, Open-Source-Software sollte ein Vorreiter sein für neue Innovationen und nicht mit auf Hardware laufen, die jenseits von Gut und Böse schon ist. Da komme ich mal vor, wie bei den digitalen Amischen, ja. Also nee, das sowas geht gar nicht. Und deswegen ist auch für mich, das muss ich ganz klar sagen, ich weiß, tut mir leid, auch ich weiß, dass es hier in der Community auch Fans gibt davon, und das hat sicherlich auch seine Stärken. Aber so ein Fairphone als Haupthandy, ich gucke so oft immer wieder und denke, ja, gibt es denn doch noch eine Anwendungsmöglichkeit für mich? Ja, und dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, nein. Nein, es gibt keine Anwendungsmöglichkeit für mich, weil das einfach, das ist wirklich traurig. Ja? Und Ich habe es auch schon öfters gesagt. Ich halte es nicht für nachhaltig, wenn man sich ein Gerät kauft, das an den Grenzen von dem ist, was man technisch braucht, ja, weil es nämlich garantiert ist, dass man bald wieder ein neues Gerät braucht. Wenn man sich das Gerät aber so kauft, dass es eigentlich total overpowered ist, ja, dann kann man dieses Gerät auch länger nutzen. Entsprechend werden weniger Ressourcen verbraucht und es ist umwelttechnisch meiner Meinung nach wesentlich besser, als wenn man sich ein Gerät kauft, jedes Jahr ein Gerät kauft, das ständig am technischen Limit ist, ja, oder am technischen Minimallimit. Ja. Das ist einfach nix, sowas. Ja. Und ich vermisse halt noch das Linux Phone, das Ubuntu Phone, das auch eine entsprechende Leistung hat. Es gibt jetzt auch so ein X-Developers Phone, das X1, glaube ich, nennt sich das. Das ist ja so, das ist also eine Kampagne wieder auf Indiegogo oder Kickstarter, ich weiß nicht genau. Das wäre in Ordnung, das wäre gut. Läuft auch mit Ubuntu Touch und so, richtig cool. Nur das Problem ist da eben auch wieder, das Gerät wird es nur einmal geben, es wird also nur einmal produziert und es ist mir dann doch ein bisschen zu haarig, wenn ich das sehe, dass ich das vielleicht dann 3 oder 4 Jahre nutzen möchte. Und das ist jetzt übrigens bei den neuen Smartphones, ist es bei mir jetzt auch angesiedelt, ja? So diese Nutzungszeit. Deswegen zieh ich es auch in Erwägung, mir ein kleines, sehr günstiges Zweit-Smartphone mit. Ja, mit Google Pay, also mit Google Services zu holen und ein Hauptgerät ohne dieses, wo ich eben rein mit freier Software und so weiter arbeite. Weil, wenn ich das dann 4 Jahre statt 2 Jahre durchhalten kann damit, ja, dann ist es wieder vom Ressourcenverbrauch also 1:1, ja, so wenn ich mir jetzt nur ein einzelnes Gerät hole, 2 Jahre, ja. Es wird hart für mich, es wird sehr hart für mich, das sage ich ganz klar, weil, also bisher habe ich es noch nie geschafft, länger als 2 Jahre ein Gerät zu halten. Das ist für mich einfach. Also nach einem Jahr kriege ich regelmäßig Tobsuchtsanfälle, weil die Geräte einfach zu langsam sind für mich. Ja. Oh, hier mit dem Honor View 20 muss ich positiverweise sagen, das war richtig gut, dass ich mir das geholt habe, denn das war wirklich top ausgestattet damals schon. Ja. Und im April sind es 2 Jahre, wo ich es habe. Und ich habe noch keinen Drang gehabt, das an die Wand zu schmeißen. Deswegen habe ich auch ja noch ein bisschen den Schongang reingehauen, ja, und habe gesagt, okay, das kann ich noch bis zum Jahresende benutzen. Das ist noch okay. Ja. Gut. Und deswegen habe ich keinen Druck jetzt da heute sofort ein Smartphone zu bestellen, ja, weil es noch geht. Und das ist eben dahingehend geschuldet, dass ich es eben so geholt habe, dass es richtig viel ist. Es ist immer noch 8 GB RAM, 256 GB Speicher mit einem Kirin 980 Prozessor. Richtig gut, immer noch. Ja. Und deswegen kann man es noch nutzen. Wie gesagt, Ende des Jahres muss es dann aber sein. Auch kameratechnisch hat sich da schon so viel getan und ich wünsche mir immer wieder eine Zoom-Kamera zu haben oder ähnliches. Ne? Aber gut. Das Note P11 wäre das perfekte Gerät für mich, als Gerät mit geringer Ausstattung, wobei geringe Ausstattung 8 GB und 128 GB Storage schon mal ganz gut ist. Ja? Also das heißt, auch dieses Gerät kann dann alles. Was ich damit machen muss, ohne Probleme noch für die nächsten 3, 4 Jahre nutzen, weil ich eben hier maximal mal vielleicht einen chatte, ja, je nachdem, was für einen Messenger eben eingesetzt werden muss, ja, oder eben Google Pay und so weiter. Das wird sicherlich auch noch in ein paar Jahren laufen auf diesem Gerät. Ist in Ordnung und dann eben das Hauptgerät, wo ich der Rest mitverarbeite. Und da muss ich dann mal schauen, wie ich das mache, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ein performantes, gutes Gerät mit einem alternativen System, wie zum Beispiel ein Linux, also Ubuntu Touch oder ähnliches. Vielleicht auch Sailfish, aber da muss ich dann erstmal schauen. Genau, schauen. Das ist nämlich genau das Problem. Ich lasse mir aber trotzdem alle Optionen offen. Das war nur eine Idee, die ich in letzter Zeit öfters mal hatte oder öfters mal nach vorne gekommen ist bei mir, ja, in den Gehirnwindungen. Denn genauso gut kann es auch wieder ein einzelnes Gerät sein, wie zum Beispiel das Ulefone 12, was hoffentlich noch dieses Jahr herauskommt. Das Ulefone 11 ist jetzt gerade erschienen mit der Infrarotkamera. Auch das finde ich sehr, sehr interessant. Da muss ich mal schauen. Oder eben auch noch andere Geräte, die übrigens diesen Monat wie Pilz aus dem Boden gesprossen sind. Kandidaten, die für mich in Frage kommen. Ja, ich komme schon gar nicht mehr nach, meine Liste zu aktualisieren. Deswegen habe ich es einfach mal gelassen bisher. Aber ich muss sie demnächst nochmal aktualisieren und dann entsprechend neu posten. Momentan ist da Flaute. Ja, deswegen mache ich heute noch keinen Link rein dazu. Nächsten Monat vielleicht, wenn die Liste überarbeitet ist. Ich komme momentan zu gar nichts mehr hier. Ne? Ja. So, jetzt aber mal zu was anderem, und zwar zu Google Fotos. Ja, Google Fotos ist ja, wie ihr wisst, im Umbruch. Da haben sich einige natürlich geärgert, denn ab sofort, oder was heißt ab sofort, ab 1. Juni 2021 ist ja das Limit weg, das unlimitierte Hochladen von Fotos. Und damit seid ihr an euer Limit geknüpft. Nämlich, wenn ihr nichts für den Webspeicher bezahlt, für den Google Cloud-Speicher bezahlt, habt ihr nur 15 Gigabyte. Das heißt für Fotos, Videos und alles andere 15 Gigabyte. Wenn ihr da drüber seid, müsst ihr Speicher kaufen oder könnt keine Backups mehr machen von euren Fotos. Das war jetzt schon längere Zeit klar. Schlimm genug. Jetzt propagiert aber Google sogar noch, dass ihr dringendst die Funktion High Quality ausschalten sollt und die wird auch nicht mehr standardmäßig aktiviert sein, sondern standardmäßig wird jetzt die Original Quality Einstellung aktiviert sein, die die Fotos unkomprimiert, so wie es auf eurem Handy ist, hochlädt in den Google-Speicher und damit wesentlich mehr Platz braucht. Wesentlich mehr Platz braucht. Ihr erinnert euch, früher hatte Google diese High-Quality-Settings als fast identisch zu dem ursprünglichen Foto propagiert, ja, und hat gesagt, das ist die Einstellung, die ihr machen sollt und überhaupt, ja, genial. Weg ist diesem Vorschlag. Ihr sollt jetzt unbedingt in die Original Quality schalten, um zu verhindern, Achtung, dass eure Fotos beschädigt werden. Ja, durch zum Beispiel Rekomprimierung oder ähnliches. Ja, so sieht's aus. Normalerweise sollte sich zwar hier nichts ändern an der High-Quality-Komprimierung, was Google wohl hier versucht mit den Leuten Angst zu machen oder den Leuten damit Angst zu machen, ist, dass wenn ihr zum Beispiel Fotos jetzt bearbeitet, ja, und dann wieder abspeichert, dass die natürlich wesentlich schlechter sind. Ja, dürfte klar sein, weil ihr habt ja das JPEG. JPEG ist ja schon verlustbehaftet. Wenn ihr das bearbeitet und wieder speichert als JPEG, wird es auf jeden Fall schlechter sein. Ja. Wenn ihr aber das Bild zu Google hochlädt, bearbeitet es dann, weil das ja dort nochmals komprimiert wird, also das JPEG wird nochmals komprimiert und zwar ziemlich effektiv und ganz gut, wie ich finde. Aber wenn ihr das dann wieder bearbeitet und wieder abspeichert, dann kriegt er wirklich eine grottige Qualität, vor allem wenn das dann wiederum hochgeladen wird und mit High Quality wieder abgespeichert wird, dann habt ihr Pixelbrei. Dann ist euer Foto weg, ja, sozusagen, oder zerstört. Das meint Google wohl damit. Hoffentlich. Ja, denn wenn das wirklich dazu führen könnte, dass auch wenn ihr nichts macht am Foto, dass auf einmal eure Fotos, ja, wegen einem anderen Algorithmus auf einmal schlechter sind, dann wäre das natürlich äußerst übel. Aber so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich meine, so blöd kann selbst Google nicht sein. Ja? Und von daher denke ich, sind eure High-Quality-Bilder meiner Meinung nach sicher, solange ihr nichts damit macht, mit Bearbeiten und so weiter. Zu empfehlen ist natürlich sowieso, dass ihr irgendwie vielleicht lokal eure Fotos dann eben per Backup speichert oder eben ihr bezahlt tatsächlich dann für den Google Cloud Space, ja, Google One nennt sich das ja, den Google Drive Speicherplatz, und dort könnt ihr dann eben zum Beispiel ein paar hundert Gigabyte oder ein Terabyte Speicher kaufen. Ja, monatlich bezahlen oder auch jährlich, und dann habt ihr natürlich wesentlich mehr Speicherplatz. Dann könnt ihr auch ohne Probleme, und das solltet ihr auch dann, den Original Quality Modus aktivieren, denn dann werden eben eure Fotos genauso gespeichert wie eben hier für eben wie auch eurem Handy ist. Ja, und das ist schon mal was. Außen vor sind hier übrigens, finde ich überhaupt nicht mehr. Im Prinzip wird da gar nichts groß drüber gesagt. Was ist mit den Videos? Ich finde es viel, viel, viel wichtiger, weil die 15 GB mit Fotos, ja, da kann man ewig Fotos machen, ja, aber mit Videos ruckzuck ist da der Speicher voll, ja, und die Videos wurden ja auch komprimiert in der High-Quality-Einstellung, ja, 1080p, und dann eben komprimiert, aber was ist damit? Kein Wort findet man darüber, kein Wort, und das ist sehr, sehr kritisch meiner Meinung nach, denn viele Leute haben auch einiges an Videos auf ihren Smartphones, die sie eben in Sicherheit wähnen, wenn sie diese Backup-Funktion von Google Fotos aktiviert haben, und was dann damit ist, keine Ahnung. Also, momentan macht sich Google damit jedenfalls keine Freunde. Das dürfte klar sein. Aber na gut, okay. Mal schauen. Oder beziehungsweise eben nicht mal schauen, sondern man sollte jetzt schon aktiv werden und sich überlegen, was man macht. Ich habe ja auch schon mal Lösungen gepostet über pCloud beispielsweise. Die haben einen exzellenten Backup-Service mit sehr erschwinglichen Preisen. Oder eben auch so, wie ich das mit einem Raspberry Pi beispielsweise daheim gemacht habe. Da müsst ihr eben einen Raspberry Pi holen, vernünftige NAS-Platten, zwei Stück. Ja. Irgendwo ist es überall noch mit drin hier. Müsst ihr mal gucken in der Vergangenheit. Ich habe das aus euch, glaube ich, auch ausführlich auch im Blogpost dargelegt, wie ich das gemacht habe. Und bisher funktioniert das eigentlich ganz gut. Da müsst ihr halt einmal die Kosten berappen dafür, für zwei gute Laufwerke. Zwei deswegen wegen Backup-Funktion. Niemals ein NAS betreiben ohne Backup-Laufwerk. Schon habt ihr echt gelitten. Ich habe auf ein RAID ja verzichtet, weil ich das eher negativ finde. Ja, mit dem Pi muss das nicht unbedingt sein. Da kann man das auf der ersten Platte speichern, und die zweite Platte macht jeden Tag ein Backup von der ersten Platte, automatisiert alles, und damit ist der Drops gelutscht. Ja. Und dann habt ihr eben davon einmal die Kosten. Erwartete Lebensdauer ist ja, je nach Platte, ne, zwischen 6 und 10 Jahren. Ich denke, da ist der Preis eigentlich ganz gut. Mit den entsprechenden Apps, wie zum Beispiel SMB Sync, wird das ganz automatisch im Hintergrund, so wie ihr das auch zum Beispiel bei Google Fotos gewohnt seid, in einstellbaren Intervallen eben dann gesichert auf eurem NAS-Server, und damit seid ihr recht sicher. Ja, und habt eure Bilder auch bei euch in der entsprechenden Qualität, in der Originalqualität und auch noch lokal sicher vor allen anderen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Das Galaxy S20 Ultra hat eine bessere Kamera als das S21 Ultra, laut DxOMark. Das ist sehr verwunderlich. Ja, normalerweise geht man davon aus, dass hier die Kameras sich auch bei Samsung natürlich stark verbessern, aber offenbar war das hier wohl so nicht der Fall. Ja. Sehr Seltsam, aber gut, okay. Wo liegt denn dann jetzt die Kamera insgesamt? Jetzt muss ich mal gucken hier. Das S21 Ultra 5G. Das ist relativ weit abgeschlagen, muss man sagen, bei den Top-Geräten. Übrigens auch interessant, dass wie gesagt, das S20 Ultra, ja, ist zwar auch weit weg von der Spitze, aber bei weitem nicht so arg schlecht bewertet als das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Unglaublich, ne? Also das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ist gerade so ein Platz über dem Xiaomi Mi CC9 Pro Premium. Ja. Also, die Klasse ist da schon ein bisschen nach unten gerutscht. Ja. Klar, top, unangefochtene Spitze mit großem Abstand ist das Huawei Mate 40 Pro Plus, 139 Punkte. Danach kommt das Huawei Mate 40 Pro ohne Plus mit 136 Punkten. Dann das Xiaomi Mi 10 Ultra mit 133 Punkten. Das seht ihr schon, 139, 133, schon ein Riesenschritt. Das Huawei P40 Pro mit 132 Punkten, dann auf Platz 4. Und auf Platz 5 kommt das Vivo X50 Pro Plus mit 131 Punkten. Und dann kommen Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro mit jeweils 130 bzw. 128 Punkten. Und danach gleicht das Xiaomi Mi 10 Pro mit 128, ebenfalls wie das iPhone 12 Pro. Ihr seht, da ist was am Laufen dort. Ja. Die alt hergebrachten Vorstellungen von welches Gerät die beste Kamera hat, logischerweise ist komplett aufgetaut, hat sich alles komplett geändert. Sehr bemerkenswert, aber man muss auch sagen, dass das Niveau natürlich auch relativ hoch ist. Also es ist schon erstaunlich, wie gut die Kameras sind, auch bei so einem Gerät wie dem S21 Ultra 5G und auch bei vielen anderen, sogar noch günstigeren Geräten. Das sind, also da hat die technische Entwicklung hat da wirklich gute Schritte nach vorne gemacht, was die Kamera-Chips betrifft. Also wenn man das ja, sagen wir mal, 10 Jahren, noch, sagen wir mal noch, gehen wir mal noch ein Stück zurück, 2007, sagen wir mal, 2007, ja, wenn man das 2007 jemand gesagt hätte, die Kameras bei den Smartphones werden mal ungefähr so gut sein wie bei den Digital-Kompaktkameras, also irgendwo so in etwa, ja. Die hätten sich ausgeschüttet vor Lachen, die hätten gesagt, niemals geht das, niemals, ja. Aber sie kommen immer näher dran. Noch vor ein paar Jahren habe ich gesagt, es geht nichts über eine digitale Kompaktkamera mit 18-fach Zoom. Und dazu stehe ich auch noch, denn 18-fach Zoom haut das Ganze natürlich absolut wieder raus. Ja, also 18-fach Zoom ist sowas wie, ihr habt die 18-fache Auflösung von der Auflösung, die die Kamera hat, im Vergleich zu einer Kamera ohne Zoom. So sieht es aus. Ja. Bisschen kompliziert, aber ja, so kann man das ungefähr sagen. Also wenn ihr 12 Megapixel habt, ja, und ihr könnt 18-fach ranzoomen, dann habt ihr ja quasi 18-fach mehr Details, ja, als ohne diesen Zoom. Ganz klar. Weil da bleibt euch nur eins übrig, ihr macht ein Bild, 12 Megapixel, zack, und dann könnt ihr das digital zoomen. Und dann wird es natürlich sehr, sehr viel schlechter. Irgendwann habt ihr dann nur noch eine ganz geringe Auflösung, beziehungsweise eben richtige Blockbildung, was ihr da seht, und dann könnt ihr eben keine Details mehr erkennen. Wenn ihr aber das Bild heranzoomt, 18-fach, und dann mit 12 Megapixeln Aufnahmen macht, könnt ihr die ja auch nochmal 12 Megapixel digital, also ranzoomen und so weiter und so weiter. Es gibt zwar da, ein Fotograf wird mir jetzt wahrscheinlich wird mich darauf hinweisen, dass mit dem Zoom natürlich auch Qualitätsverlust verbunden ist, auch wenn der optisch ist, wegen ne, Luft, die eben so Luftwabern gibt es da ja. Das heißt, je höher das Zoom ist, ja, die Vergrößerungsstufe, desto mehr Störung gibt es auch. Einfach von der Natur her, einfach vom Sinn der Sache. Ihr wisst das ja, wenn ihr weit in die Weite guckt, ne, dann Und es ist so ein bisschen trüber Tag, dann kann man halt nur schlecht was erkennen. Ja, die Luft ist halt dann trübe. Ja, die Luft hat Verschmutzung oder im Sommer durch Hitze gibt es solche Waberungen, ja, die, also das heißt, das Bild ist nicht mehr so statisch bei hohen Zoom-Stufen, ja, sondern das bewegt sich und das macht sich natürlich dann negativ bemerkbar, wenn ihr davon eine Aufnahme dann macht, ja, ganz klar. Aber insgesamt kann man das durchaus so sehen, ja, also 12 Megapixel bei einer festen Einstellung, ja, 12 Megapixel mit 18-fach Zoom, 18-fach höhere Auflösung, bumm, so sieht es aus. Aber, okay, dennoch, Kameras sind gut, aber mit den neuen Modellen hat Samsung jedenfalls einen kleinen Schritt zurück gemacht. So, dann gibt es noch hier eine Top 10, ja, von den Flaggschiff- und von den Midrange-Geräten auf dem Markt und keine große Überraschung bei den Flaggschiff-Geräten. Wie immer ist IQ vorne, ein Gerät, das bei uns kaum bekannt ist, ja, sind eigentlich immer top bei den Flaggschiff-Geräten, nur kurzzeitig manchmal verdrängt, ja, durch Mitbewerber. Das IQ7 mit Snapdragon 888, 12 GB RAM, 256 GB Storage, so wie es gehört, ja, Platz 1, auf dem zweiten Platz kommt das Vivo X60 Pro Plus, ebenfalls ein Snapdragon 888, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, auf Platz 3 das Redmi K40 Pro, auch mit dem Snapdragon 888 und 4 ist ein Huawei, Xiaomi 11, genau, mit Snapdragon 888. Das Huawei Mate 40 Pro mit dem Kirin 9000 kommt immerhin auf den 5. Platz. Und auf Platz 6 dann das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mit Snapdragon 888, allerdings in der Version mit 16 GB RAM und 512 GB Storage und das scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen. Gut, bei den Midrange-Geräten, da sieht es ein bisschen anders aus. Da wechselt die Führung meistens etwas schneller und diesmal ist es, also das, was bei den Flaggschiff-Prozessoren momentan noch der Snapdragon 888 ist, ja, bin mal gespannt, wenn die neuen Dimensity 1200-Chips rauskommen, ob sich dann da oben was tut. Aber das ist momentan der Dimensity 820 bei den Midrange-Geräten. Die nehmen nämlich gleich die ersten drei Plätze ein, bis dann schließlich der Kirin kommt. Snapdragon hat hier nichts mehr zu melden im Midrange-Bereich, ja, leistungsmäßig. Das Redmi 10X 5G führt die Tabelle an mit dem Dimensity 820-Chip, 8 GB RAM, 256 GB Storage. Dann das Redmi 10X Pro 5G. Komisch, dass das Pro langsamer ist als das 10X. Keine Ahnung, wieso das passiert, aber ebenfalls Dimensity 820, 8 GB. Das Vivo S7T, auch mit einem Dimensity 820 Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Storage. Dann kommt auf Platz 4 das Huawei Nova 7 Pro mit einem Kirin 985 Chipsatz. Und dann bleibt es auch bei den Nova-Geräten, ja, und bei den Huawei bzw. Honor-Geräten die ganze Liste über runter. Also ab von Platz 4 bis Platz 10 sind es alles Honor- und Huawei-Geräte. Wahnsinn, oder? Nicht schlecht. Gut, so viel zu dem Ranking, ja. Ich finde, das sagt schon als was aus. Aber Xiaomi hat noch andere Sachen oder andere Eisen im Feuer. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn der Dimensity 1200er Chipsatz rauskommt. Ob sich dann eben oben was tut in dem Flaggschiff-Bereich. Ja? Denn Xiaomi hat jetzt ein neues Gaming-Smartphone angekündigt. Mit dem Dimensity 1200 Chipsatz. Und angeblich soll das noch im März rauskommen. Das ist mal sehr interessant. Und wenn die sagen, ein Gaming-Smartphone, dann erwarte ich natürlich auch, dass es richtig viel Power hat, richtig viel Leistung hat und entsprechend auch dann mithält mit den anderen Gaming-Phones. Und hier dann ein Dimensity 1200er Chipsatz zu bringen, ist natürlich schon eine große Sache, denn die würde ja dann tatsächlich auch das in diesen Bereich einordnen, ja, in den Snapdragon 888 Bereich momentan. Interessant. Vermutlich wird das Gerät auch dann entsprechend um die $500 kosten, aber genau kann man da noch nichts sagen natürlich. Auch weitere Daten scheinen noch nicht festzustehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier noch was... Nee, das ist sonst nichts mehr. Also auf jeden Fall wird es eine interessante Geschichte. Alleine schon, dass hier ein Gaming-Smartphone so in der Form angekündigt wurde von Xiaomi. Das wird schon lustig. Und dann dem Redmi-Label auch noch. Das heißt, das wird günstig sein. Das kann man mit absoluter Sicherheit sagen, weil die Redmi-Line ist ja die... die günstige Version, sage ich mal, von diesen Sachen. Und ja, von daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und das könnte auch ein Anwärter sein für meine Liste. Ja? Ich glaube, ich muss meine Liste mal ausbauen, ja, mehr. Bisher habe ich 5 Smartphones, also so eine 5er-Liste. Aber ich glaube, ich muss die mal aufstocken auf 10 Geräte, die eventuell in Frage kommen. Ja, aber wie gesagt, nächste Woche verlinke ich das Ganze. So, also es geht nach vorne. Die chinesischen Firmen, wie ihr bestimmt jetzt schon gehört habt, also es gibt nichts mehr aus von den anderen Firmen Interessantes, ja. Das muss man ganz klar sagen. Und Huawei meldet sich auch mal wieder zurück mit einer neuen Entwicklung. Allerdings nicht im Hardware-Bereich, sondern auf einer als Plattform. Ah, Google Mail, ne, ist so eine Geschichte. Natürlich, Google Mail kann man im Browser benutzen, auch für jeden Huawei-Gerät, ob mit oder ohne Android, egal ob Harmony OS, mit oder ohne Google-Dienste, Android, ja, ist alles egal. Die meisten Google-Dienste kann man ja sowieso nutzen, nämlich über den Browser. Unter anderem auch Gmail. Hat sogar eine ganz gute mobile Oberfläche, Gmail, muss man schon sagen. Aber Huawei wär nicht Huawei, ja, wenn die nicht auch dafür eine Lösung suchen würden. Und jetzt ist der Test gestartet von Petal Mail. Jawohl, petalmail.com, petalmail.com, Petal Mail. Das soll eben Huaweis Antwort auf Google Mail sein. Leider sind die Tests... Accounts alle schon vergeben, als ich hier heute drauf geklickt habe und wollte mich zum Test anmelden. Ja, habe ich die Meldung bekommen, dass die erste Charge von Testern schon aktiv sind und es gibt bald eine zweite Welle von Leuten, von Testern, die freigeschaltet werden. Vielleicht kann ich dann einen Account erhaschen, ja, dass hier eine vernünftige Mailadresse nicht auch schon weg ist, ne? Ja, und damit, ja, wäre das auch eine Alternative eben zu Google Mail. Interessant. Bin gespannt. Dazu wird es natürlich bestimmt auch eine separate E-Mail-App geben oder vielleicht wird das bestehende Mail, das ja schon seit eh und je auf den Huawei-Handys installiert ist, dann auch entsprechend geupdatet und kompatibel gemacht mit diesem Petal Mail. Dann, was noch interessant ist, nicht nur dieser Account ist da gestartet, beziehungsweise dieser Mail-Dienst soll da starten. Das Google Map-Ersatzteil Petal Map ist ja schon draußen. Übrigens gar nicht so schlecht. Braucht nur noch ein bisschen besseren Feinschliff in der Navigation. Ja. Aber Huawei bringt auch, zumindest in China, ob das jetzt mal bei uns kommt, weiß ich nicht, bringt auch oder hat schon eine virtuelle Currency, also eine virtuelle Währung. Die nennt sich Petals, ganz genau, Petals, ne, heißt der Blüten. Ne? 100 Petals sind ein Yuan, also 15 Cent, US-amerikanisches Cent etwa. Ja? Und somit zeichnet sich also ab, dass Huawei wirklich ein komplettes System inklusive Bezahlwährung hier auf die Beine stellen wird. Das ist äußerst bemerkenswert. Also man könnte fast glauben, sie würden durch diese Unwidrigkeiten geradezu aufblühen. Ja? Unglaublich, was dort alles momentan entwickelt wird. Die Petal Search ist auch sehr, sehr gut. Also die ist hier auf meinem Honor View 30, Entschuldigung, Honor View 20 unverzichtbar geworden. Ja? Wahnsinn. Effektiv, schnell, 50 verschiedene Sprachen, 170 Regionen weltweit für Text, Visual, also Bilder und auch mit Sprachsuche, also per Voice Search, kann man dort loslegen bei Petal Search. Nicht schlecht, wirklich gut. Also da gibt es absolut nichts dran zu deuteln. Und die machen da Riesenschritte. Paddle Maps, wie gesagt, ein bisschen Aufholbedarf, was die Navigation betrifft, aber ansonsten auch schon gut nutzbar. Und jetzt eben dieser E-Mail-Dienst, der getestet wird und die Währung, ja, also ist der irre. State of Huawei, kann man dann nur noch sagen. Wahnsinn. Das Realme 8 ist jetzt auch mit technischen Daten durchgesickert, ja, und zwar vom CEO höchstpersönlich. Da kann man eigentlich fast nicht mal durchsickern sagen. Müssen wir eigentlich schon fast sagen, angekündigt, ne? Oder enthüllt, ja, direkt. Also, jedenfalls sieht man da einiges auf dem Bild, das da auch gepostet wurde. Ja, dort steht nämlich zum Beispiel drauf ein 6,4 Zoll Super AMOLED Screen. Fullscreen steht da übrigens drauf. Das könnte darauf hindeuten, dass eben keine Kameras oder sonst irgendwas vor dem Display sind, sondern vielleicht eine unter dem Display Kamera. Ja. Dann 30 Watt Charge, ja, 64 Megapixel AI Quad Cam, ein Helio G95 Gaming Prozessor und ein 5000 Milliampere Akku. Ja, also schlecht Gaming Prozessor G95. Also es ist ein Mid-Range Gaming Prozessor dann, ja. Definitiv, aber auch das ist eine sehr interessante Sache. Preis natürlich nicht bekannt, ne? Aber okay. Gut. Dann haben wir noch das Xiaomi Redmi Note 10. Das ist in einem Review jetzt vorgestellt worden bei GSM Arena. Bitte nicht verwechseln mit dem indischen Redmi Note 10 Pro, das ist ein ganz anderes Gerät. Das hier ist das Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Das wird jetzt hier im März oder wurde jetzt erst am 4. März veröffentlicht. Ja, leider ist der Preis hier bis jetzt noch nicht bekannt. In Dollar. Die technischen Daten aber schon, und zwar bis ins Kleinste. Und wie gesagt, das wurde auch schon getestet von GSM Arena. Ich verlinke den Test. Sehr, sehr interessant. Das ist ein ziemlich großer Test. Da ist eigentlich alles drin über das Gerät, was ihr wissen müsst. Interessant finde ich hier folgende Daten. AMOLED-Screen mit 120 Hertz, HDR10, 6,67 Zoll Auflösung. Richtig schön groß also. Perfekt für Gaming. Der Snapdragon 732G ist zwar nicht perfekt für Gaming, aber immer noch ausreichend schnell genug für die meisten anderen Sachen. Versionen gibt es bis 128 GB Speicher, 8 GB RAM, Entschuldigung, 8 GB Speicher, 128 GB Storage, so genau, wollen wir es umgekehrt lassen. Eine Quad-Cam mit 108 Megapixel, eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixel, eine Makrokamera mit 5 Megapixel und eine Tiefenkamera mit 12 Megapixel, also so eine Time-of-Flight-Kamera dürfte es sein. Kann 180p Videos aufnehmen bis mit 60 Frames pro Sekunde und 4K Videos mit 30 Frames pro Sekunde. Die Selfie-Kamera mit 16 Megapixel auch ziemlich üppig. Stereo-Lautsprecher integriert. 3,5 mm Klinkensteckeranschluss ist vorhanden. Yay. Galileo, GLONASS, Assisted GPS und Beidou. Also BDS ist ebenfalls integriert und 5020 mAh Akku. Das Ganze wird ab 230 Euro kosten. Kommt natürlich auf die Version an. Die Version mit 128 GB RAM, 8 GB, nein, mit 8 GB RAM, 128 GB Storage, Mensch, die wird wahrscheinlich etwas höher liegen als 230 Euro, aber immerhin. Ich habe schon gesagt, dass es die Preise noch nicht gibt. Doch, gibt es schon, zumindest in etwa. Ja, für die große Version halt noch nicht, aber fängt an bei 230 Euro. Gut, ja, Geekbench Antutu 295.442. Das sieht man auch halt, es ist gut, es ist durchaus gut, ja, aber man sieht halt auch, dass es ein Midrange-Gerät ist. Also mein Honor View 20 ist immer noch geringfügig schneller als das Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dennoch finde ich, ist es in der großen Version durchaus ein empfehlenswertes Gerät, zumal auch der absolut niedrige Preis, ja, definitiv das auch wieder sehr, sehr interessant macht. So, Nubia ging ja eine Partnerschaft ein mit Tencent, ja, und mit diesen Red Magic Phones. Die habe ich schon mal gesagt. Allerdings sind da jetzt noch weitere Infos aufgetaucht. Es gibt ja das Red Magic 6 und das Tencent Red Magic 6 oder 6 Pro. Und jetzt sind auch noch ein paar weitere technische Daten aufgetaucht. Leute, also das wird ja das Ultra-Gaming-Smartphone. Hammerhart. 165 Hertz Bildwiederholfrequenz. 500 Hertz Touch-Sampling. Ich weiß nicht, ob man das braucht, aber okay. Ne? Also, ich habe mehr Touch-Sampling als du. 6,8 Zoll Display. Wunderbar schön groß für zu zocken. Mit 2400x1080 Spielpunkte Auflösung, AMOLED, 20:9 Aspect Ratio, 10 Bits Color Tiefe, 630 Nits, aua, da wäre ich ja blind. Dann gibt es hier auch noch weitere Daten zum Prozessor, ein 888er Snapdragon, das war zu erwarten bei diesem Top-Gerät. LPDDR5 RAM, Leute, ja, mit UFS 3.1 Storage. Ja, und das heißt, dieses LPDDR5 RAM hat eine Übertragungsgeschwindigkeit intern, eine Bandbreite von 3200 Megabit pro Sekunde bis 5500 Megabit pro Sekunde. Wow! Hammerhart! Gaming! Yeah! Nicht übel! Und gleichzeitig weniger Energieverbrauch als vergleichbares RAM. Ja, Wahnsinn, nicht schlecht. Und 5G natürlich, klar. Dürfte klar sein, Wi-Fi 6E Standard. Sofern man einen Wi-Fi 6E Router hat, zum Beispiel der von Honor. Und 4500 mAh Akku sehe ich eigentlich. Da muss ich jetzt aufpassen. 4500 Dual-Cell Akku. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Meinen die mit 4500 eine Zelle oder beide Zellen zusammen? Ja, also beide Zellen zusammen wäre schon relativ wenig. Ja, auf der anderen Seite. Ja, vielleicht sehe ich das auch zu eng. Soll ja sogar relativ stromsparend sein. Ja. 12 GB RAM beim Red Magic 6 Pro. Und beim Red Magic 6 sind es 8 GB RAM, Hauptspeicher. Ja, und die Preise werden entsprechend gut sein. Das Tencent Red Magic 6 Pro mit 12 GB RAM und 128 GB Storage soll für 681 US-Dollar verkauft werden. Das wäre ein sehr, sehr guter Preis für dieses Power. Das Red Magic 6 mit 8 GB RAM und 128 GB Storage sogar nur für 586 Dollar. Wahnsinn, oder? Also sehr, sehr aufregend. Und mindestens genauso aufregend ist auch das, was ich euch schon letzte Woche gesagt habe, mit dem Realme GT 5G. Das wird ja auch ein absoluter Preisbrecher werden. Und da ist jetzt auch mehr offizielles bekannt geworden, beziehungsweise das ganze Gerät ist jetzt offiziell gemacht worden. Ja, vorher waren es ja noch größtenteils Spekulationen. Jetzt ist es vorbei mit dem Spekulieren, denn 888er Snapdragon drin, ja, 3,5 mm Klinkenstecker, Fast Charging, ein wunderbares Display mit AMOLED-Technologie, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und LPDDR5 RAM, eben das, was ich ja vorhin schon bei dem anderen Gerät zitiert habe, hat und UFS 3.1, das heißt 12 GB, Ausrufezeichen, 12 GB LPDDR5 RAM mit 256 GB UFS 3.1 Storage. Wow, damit kannst du richtig loslegen, das Teil. Die Kamera-Infos sind momentan so, die 64-Megapixel-Hauptkamera wird unterstützt durch die 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einen 2-Megapixel-Makro-Shooter. Selfies mit 16-Megapixel, ja, wird wahrscheinlich gut genug sein. Und jetzt haltet euch fest, mit diesem Gerät könnt ihr 4K-Video aufnehmen mit 60 Frames pro Sekunde. Wow, nicht übel. Es gibt auch eine Zeitlupenfunktion mit 720p Auflösung mit 480 Frames pro Sekunde. Auch gar nicht so schlecht. Ne? Also, Wahnsinn. Und damit hat man ein sehr, sehr interessantes Gerät. Und jetzt, ne, der Preis ist ja besonders wichtig, wie ihr ja wisst. Ja? Und jetzt haltet euch fest. Die 8 GB Version mit 128 GB Storage kostet mit dieser Ausstattung sonst 360 Euro. Was? Ist ja Wahnsinn, oder? Die 12 GB Version mit 256 GB Storage, gleich auf meine Liste eintragen, 420 Euro. Also Leute, das Teil wandert definitiv auf meine Liste. Ja. Es ist wirklich wunderbar im Moment, was kommt. Und ich bin so froh, dass wir noch diese Firmen haben, diese neuen Firmen, oder was heißt neuen Firmen, diese Firmen, die noch das Verständnis haben, dass Erfolg nicht nur alleine technische Herausforderungen unterstützt, ja, sondern auch niedrige Preise. Ja. Das ist wichtig. Ja. Es nützt mir nichts, wenn ein super tolles Gerät unerschwinglich ist, ja, oder unverschämt teuer, unmoralisch teuer, ja, sondern diese Geräte müssen billig sein. Ja. Und erst dann sind diese Geräte relevant. Ja. Ihr könnt euch auch ein absolut geiles Elektroauto holen, ja, wo ihr jeden auf der Straße zersägt, ja, zahlt dann eben etwas über 100.000 Euro. Ja, und wenn ihr unbedingt, ja, weil es immer heißt, es gibt keine Elektroautos von großen Herstellern wie Porsche. Und doch, natürlich gibt es Elektroautos von Porsche, die sind nur so teuer, dass es unwahrscheinlich ist, dass ihr hier bald welche sehen werdet auf der Straße. Ja. So sieht es aus. Ja. Aber und genau das ist das Problem. Die beste Technik ist nichts wert. Null für die Gesellschaft, wenn sie nicht erschwinglich ist vom großen Teil der Gesellschaft. Aber das Teil hier, ganz einfach. Wer hier noch ein Gerät kauft, ja, mit weniger Ausstattung für 800, 900 Euro, der ist selbst schuld. Dem kann man nicht mehr helfen, aber dem ist zu danken. Vielen Dank. Ja, ihr haltet nämlich die Kommerzgesellschaft am Laufen. Yay, vielen Dank. Ich mach's nicht. Ich bin nicht der Kommerzgesellschaft-Unterstützer. Genau. Gut. Also, ne? Ganz weit oben auf der Liste bei mir eingetroffen, das Realme GT 5G. Yay. China Phones, I love it. So, eins haben wir noch, und zwar 12 GB RAM und so weiter. Na, das ist ist bei mir für High-End-Geräte. Jetzt sollte jedes High-End-Gerät haben. 8 GB ist Minimalstandard. Ja. Aber es geht besser. Es geht besser. Das zeigt SK Hynix oder Hynix. Ja. Die haben jetzt nämlich die Variante des Asus ROG Phone 5 angekündigt mit 18 GB LPDDR5 DRAM. Ist das denn der Wahnsinn? Ja, jetzt ist wieder die Frage aufgetaucht. Ne? Also bei größer als 12 GB ist sie vielleicht heutzutage noch berechtigt. 12 GB, brauchen wir mehr als 12 GB RAM momentan? Nö. Braucht man es in 2 Jahren? Ja, als Gaming-Smartphone bestimmt. Braucht man es in 4 Jahren? Auf jeden Fall. Ja, so sieht das aus. Also, Punkt. Ne? Jetzt ein Gerät kaufen, mit Mega-Ausstattung, 4 Jahre Ruhe haben, ist doch auch was, oder? Cool, ne? Gibt auch weniger Stress, ne? Jedenfalls ansonsten, sonst ist das soweit identisch ja mit dem schon angekündigten Asus ROG Phone. Republic of Gamer heißt es ja, ne? Und da sind dann eben 6,78 Zoll Display, Snapdragon 888, eine Dot Matrix LED auf der Rückseite, und ausgezeichnete Audio. Fähigkeiten. Ne? Und natürlich ein 3,5 mm Klinkenstecker, Dual-Facing-Speakers ja, mit dieser Direct-Tuning-Technologie. Wow. 64 Megapixel Quad Bayer Triple-Kamera und 6000 mAh Akku mit 25 Watt Schnellladung. Gut. Also, das kommt zwar jetzt nicht auf meine Liste, weil das wird erwartet, dass das nicht ganz so günstig wird, ja, wie jetzt die Mitbewerber. Und wie gesagt, also, bei 18 GB kann man natürlich nachfragen. Ne? Muss das jetzt unbedingt sein? Ich glaube, die 12 GB sind schon für momentane Verhältnisse ganz gut. Da kommen auch noch 2 Jahre mit über die Runden. Danach wird man halt sehen. Also, so wie die momentane Spieleentwicklung vorangeht, muss einem klar sein, also für ein Gaming-Phone wird es schon vernünftig sein, ja, in 2 Jahren. Jetzt nicht unbedingt erforderlich. Ja. Aber mein lieber Mann hat die Sprünge gemacht, die Games auf Android. Ja, Wahnsinn. Was war das? Ich glaube, war das Princess Connect? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war Princess Connect. Da wurden mal so gleich mal so 2,5-3 GB Daten heruntergeladen im Hintergrund, ne, nach der Installation. Boah, das geht ab, ne? Das Ding ist auch echt ein Batteriefresser. Ne? Wahnsinn. Ja, also ich gucke gerade mal hier. Ich weiß gar nicht, mittlerweile werden ja schon bei der App, bei der Größe her, wird ja schon gar nicht mehr alle. Ja, ich kann gar nicht mehr nach Größe sortieren, okay. Werden aber diese ganzen Daten gar nicht mehr angezeigt. Ne? Nee. Kann ich leider gar nicht sehen hier. Nee, aber ich hätte jetzt gerne mal geguckt, welche App am meisten Speicherplatz verbraucht. Aber, naja, hier Princess Connect hat auf meinem Smartphone 5,57 GB. 5,57 GB. Ja? Nicht Megabyte, Gigabyte. Ich hoffe, das kommt rüber, ne? So sieht's aus. Also, wow, muss ich das sagen. Das seht ihr, wenn natürlich solche Riesengames im Speicher dann geladen werden und ihr habt nur 4 Gigabyte, dann ist ja klar, dass während dem Spiel schon Daten permanent von dem langsamen eMMC-Speicher auf den internen DRAM hin und her geschaufelt werden muss. Ne? Und das macht eben die Geräte so extrem langsam. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man viel, viel, viel, viel Hauptspeicher hat. Ne? Das ist eben das Gute daran. Ne? Und ja, ich sage es immer wieder, ne? Je mehr Hauptspeicher man hat, desto länger kann man das Gerät vernünftig benutzen. Ich sehe es hier auch noch, ja, die 8 GB ja, sind hier noch, machen hier noch mit beim Honor View 20, ja, so langsam, ne, wird es dann auch an die Grenzen kommen, aber im Momentan geht's noch. Gut, dann sind wir mit den Meldungen für heute durch. In der Community war immer noch nichts los, ja, also die Ansage letzte Woche hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, ich glaube, so die Hardcore-Community, die hat momentan so eine Lockdown-Pause, glaube ich. Naja, aber ich komme jetzt zur App der Woche und da habe ich diesmal eine Podcast-Netcast-App, ja, für euch gefunden und die löst mein Podcast-Addict, das ich bisher die ganze Zeit hatte, ab. Und das soll schon was heißen. Ja, Podcast Addict fand ich nämlich sehr, sehr, sehr gut. Und erst als ich diese App entdeckt habe, habe ich gesagt, okay, die ist es. Warum? Vollkommen Open Source, Free Open Source Software, ist vollkommen ohne Google-Dienste zu nutzen. Ihr könnt die App bei F-Droid, aber auch im Play Store herunterladen. Und bietet im Prinzip eine ähnliche Oberfläche wie dieses Podcast Addict, aber bei weitem nicht so kompliziert. Ja, es sind ein paar Funktionen weniger. Ehrlich gesagt habe ich die nie genutzt. Und es war vielleicht auch ein Grund dafür, dass ich überhaupt noch mal nach anderen Podcast-Apps mal geguckt habe, weil es sind so viele Funktionen reingekommen, die Menüs waren permanent total überfrachtet. Ja. Aber hier ist das jetzt alles ziemlich vereinfacht, aber genauso gut. Ich rede von AntennaPod. AntennaPod zusammengeschrieben und sieht richtig gut aus. Es gibt eine Warteschlange und eine Episodenliste, wo neue Episoden beispielsweise angezeigt werden. Ja. Ihr habt eine Abonnementübersicht von euren Podcasts, die ihr subscribed habt, ja, abonniert habt. Podcasts lassen sich einfach hinzufügen. Dazu wird auch ein Verzeichnis zur Verfügung gestellt. Ja, zum Beispiel über G-Potter, über FYYD, auch iTunes könnt ihr direkt von der App durchsuchen. Ja. Und auch abonnieren. Und zwar auch von einem Android-Phone. Richtig cool. Gute Idee. Aber auch von natürlich über eine RSS-Adresse manuell hinzufügen. Das geht alles. Wer umsteigt von seiner Podcast-App, der kann eine OPML-Datei abspeichern und diese hier importieren. Hat wunderbar geklappt hier bei mir. Und dann sind alle Podcasts hier drin. Was ich besonders gebraucht habe, ist die Möglichkeit individuell, aber auch grundsätzlich, das heißt als Voreinstellung, die Podcasts schneller abspielen zu lassen. Ich höre normalerweise meine Podcasts mit 1,7-facher Geschwindigkeit, ja. Außer natürlich Podcasts, bei denen Musik im Vordergrund steht. Also Musikpodcast habe ich zwar keinen abonniert, aber wenn man einen hätte, ja, klar, da muss man einstellen können, dass der mit normaler Geschwindigkeit abgespielt wird. Es sei denn, man steht auf Nightcore-Remixes oder so. Und grundsätzlich, aber alle Sprachpodcasts möchte ich dann eben in 1,7-facher Geschwindigkeit haben. Das alles ist wunderbar möglich mit AntennaPod. Also man hat die Voreinstellung und kann pro Podcast das alles einstellen. Ich habe schon gehört, bei mir sollen die Leute das oftmals umstellen, weil ich sowieso schon schnell genug spreche, ja. Und dann noch mit 1,5 oder 1,7-facher Geschwindigkeit hier das zu verarbeiten, ist wohl für manche ein bisschen zu schwierig. Andere Podcasts jedenfalls, oder viele andere Podcasts jedenfalls, da sprechen die Leute sehr langsam. Da werde ich ganz wahnsinnig, wenn ich das höre. Ja, da muss ich das auf 1,75 stellen auf jeden Fall. Ne? Ich habe bisher auch noch keinen erlebt, wo ich das nicht auf 1,75 gestellt habe. Ja? Deswegen ist das bei mir eine sehr wichtige Sache. Ja, AntennaPod, kostenlos natürlich. Ja, wie gesagt, free and open source bei F-Droid. Vollkommen ohne Google-Dienste installierbar. Aber auch bei Google Play natürlich installierbar. Und Links findet ihr dazu in den Shownotes. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die findet ihr wiederum in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein. Ja, und dort findet ihr dann eben den Link und auch Links zu den behandelten Themen. Das sind natürlich auch einige Links zu den technischen Daten von den Geräten drin, die wir hier jetzt gerade besprochen haben, und natürlich auch zur App der Woche, ganz klar. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Androids rule the world.